Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Oliver Gassner und eine neue Folge Netzstimmen. Wir haben, nachdem ich schon mal vor einer Weile mit jemand über das Thema Bloggen geredet habe, haben wir schon wieder einen Blogger hier, und zwar Wladimir Simovic. Und zwar, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, und oder wahrscheinlich mit einem langen I noch, ne? Also wie auch immer. Und Wladimir, wer bist du und was machst du? Ja, also vielen Dank, deinen Namen hast du richtig ausgesprochen, Wladimir Simovic. Was ich mache, ich bin seit 2004 bin ich in der WordPress-Welt unterwegs. Ich blogge seitdem, habe dann auch 2004 mich selbstständig gemacht, 2008 mit meiner Frau zusammen eine GmbH gegründet, und ja, als WordPress-Dienstleister, als Blogger, freiberuflicher Autor, so bin ich unterwegs. Ich muss gerade mal nachgoogeln. WordPress ist 2003 rausgekommen und es ist dann schon recht sportlich. Ja, davor gab es ja so ein paar andere Blogsysteme, die wir vielleicht alle noch kennen, so Gray Matter und ich Genau. weiß gar nicht, ob Textpattern vorher rauskam oder später. Ich glaube eher später, ne? Das Und weiß ich da, auch nicht genau. und da, und dann gibt es noch so ein paar Verschüttete, mit denen ich auch geblockt habe. Mich haben dann immer die Leute gefragt: Auf was bloggst du? Dann habe ich immer gesagt, frag mich lieber, auf was ich noch nicht geblockt habe. Ja, also am Ja. Anfang haben wir HTML-Dateien per Telnet hochgeladen oder per FTP besser gesagt. Ja. Erzähl mal vielleicht, habt ihr euch da relativ früh auf WordPress fokussiert oder habt ihr am Anfang noch mehrere Sachen im Blick gehabt? Also, WordPress kam ja ziemlich schnell in die enge Wahl, weil 2003 habe ich mich, Mitte 2003 habe ich mich nebenberuflich selbstständig gemacht, weil ich ja schon seit ungefähr 99, 2000 im Bereich Webdesign, CSS, HTML unterwegs war. Und dann dachte ich, okay, jetzt die Gelegenheit. Und dann habe ich gesucht, was es so für Systeme gab. Damals gab es ziemlich viele Perl-Systeme, die waren echt schwer zu installieren. Das war echt ein Graus, das war nicht schön. Und dann kam so PHP langsam in Fahrt, und dann kamen auch einige PHP-Systeme, unter anderem PHP Nuke und wie sie alle hießen. Das waren alles so, also Kastensysteme, Webbaukastensysteme, vor allem für die GEMA-Websites damals sehr spannend. Und dann habe ich auf, wie hieß nochmal die Webseite, Mezzoblue, glaube ich. Das war ja halt so ein CSS-Guru damals, und irgendjemand in den Kommentaren hat im Dezember 2003 WordPress empfohlen, weil er genau die ganzen Pain Points, also die Schmerzpunkte, die mich so beklagt haben, komplizierte Installation, schwierig anzupassen, zu überladen, hat er gesagt, das alles gibt es nicht, probiert WordPress aus. Dann habe ich Dezember 2003 WordPress ausprobiert, das war Liebe auf den ersten Blick. Also, ne, so wie man das kennt aus den Schnulzfilmen. Und 2004, dann habe ich gesagt, okay, Neujahresvorsatz, fängst damit an. Habe dann angefangen zu bloggen. Erster Blogbeitrag war 2004, 15. Januar, glaube ich. Und so ging es nach und nach. Im deutschsprachigen Raum waren das wirklich Handvoll Leute, die WordPress kannten. Und unter anderem auch ein alter Kollege, der ist jetzt mittlerweile Lehrer, der damals auch angefangen hat, Andreas Kalt. Wir so zwei waren die ersten, die auch die Lernerfahrungen mit WordPress auch ins Web gestellt haben. Bei ihm war das ja eine andere Intention, weil er damals auch als Lehrer auch angefangen hat zu studieren, soweit ich mich erinnern kann. Für ihn war das ja mehr so unter Aspekt Lernpädagogik und so weiter. Und für mich war das, ey, ich will bloggen, ich habe einiges zu erzählen. Und so kam ins Rollen. Schon Mai 2004 kamen die ersten zarten WordPress-Aufträge. Ne, also damals gab es nicht die Themes und nicht die Plugins, deswegen ging ja die Anpassung über CSS. Und so kam das ins Rollen. Also wie gesagt, WordPress war Turbo für meine Selbstständigkeit und unternehmerische Tätigkeit. Ich glaube, es gibt ja so Statistiken, wie viel Prozent aller Webseiten auf WordPress laufen. Und phasenweise waren es, glaube ich, mal 50% oder so, irgendwie so um den Dreh. Also es gab sogar große Zeitungen, die praktisch heimlich auf WordPress liefen, so Ja. ungefähr. Weißt du, wie gerade die Quote ist? Ja, die letzten Tage habe ich nicht drauf geguckt, aber die Quote ist immer unterschiedlich, was du betrachtest. Die Gesamtheit aller Websites oder nur die Websites, die einen CMS nutzen. Wenn du nur das betrachtest, also den CMS-Markt, also die Websites, die einen CMS nutzen, dann ist es ungefähr bei Pi mal Daumen zwei Drittel. Okay, Das wir heißt. erklären mal, falls jemand sich hierher verirrt, der diese ganzen Abkürzungen nicht kennt: Content Management System. Genau. Ja, also anders gesagt, wo man nicht Redaktionssystem. Redaktionssystem, also irgendwas, wo man nicht an die HTML-Datei dran muss oder irgendwelche spitzen Klammern malen muss, sondern wo man einfach den Inhalt reinschreibt und auf den Knopf drückt und vielleicht noch ein Bild hinzufügt oder sowas. Genau. Entschuldigung, jetzt habe ich Alles gut. vor Nein, lauter nein. Idee, dass ich CMS erklären muss, auf die Zahlen nicht geachtet. Wie viel Nein, waren nein, es von den das ist ja CMS? richtig, das ist richtig. Weil, wie gesagt, ich mag es auch nicht, das ist natürlich auch ein schöner Appell an mich, nicht irgendwo eine Diskussion mit zu verfolgen und dann schmeißen die Leute mit Abkürzungen, denke ich, Alter, erklär es doch zumindest am Anfang. Nein, Ja. CMS, Content Management System, zu Deutsch Redaktionssystem, hast du schön und gut erklärt. Und wie gesagt, wenn man jetzt sagt, okay, wir betrachten nur die alle Websites, die ein CMS nutzen, dann dominierte dort den WordPress den Markt mit 2/3. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir nehmen noch die Websites, die irgendwie auch statisch noch laufen, da ist WordPress weit über 40%. Also das geht, nähert sich schon fast an die Hälfte. Also an WordPress kommt man nicht herum. Man muss es ja nicht mögen. Auch als WordPress, ja, Fanboy möchte ich nicht sagen, aber als WordPress-Fan finde ich das auch schon ein bisschen besorgniserregend, weil wir kennen ja das alles aus der Vergangenheit, die Domination von Internet Explorer, und jetzt von Google Chrome. Das ist eigentlich, nie wirklich gut, ne? Also es fehlt immer so ein bisschen, sage ich mal, so ein bisschen der Markt fehlt dann. Vielleicht gehen wir noch ein bisschen, bevor wir übers Bloggen reden, was ja irgendwie so ein bisschen, du hattest, glaube ich, ein Newsletter geschrieben und hast eben geschrieben, so nach dem Motto, Leute, bloggt noch, aber bevor wir darüber reden, vielleicht doch noch mal eine Runde über WordPress gedreht. Ich meine, ich habe das ja auch von Anfang an beobachtet und hatte auch relativ früh einen WordPress-Blog. Die ganzen Blog-Gurus, die weinen immer, wenn ich sage, dass ich immer noch auf blogger.com blogge. Ja? Mein Hauptblog, also du schüttelst jetzt entspannt den Kopf, das Alles ist gut. bei jemand, der seit 2004 dabei ist, der kann das auch, wie erklärst du dir den Erfolg, den WordPress hat? Ich meine, es hätte ja auch sein können, du hättest schon dreimal jetzt das Tool wechseln müssen, ne, weil es keinen Markt mehr dafür gibt oder so. Folgendermaßen, also ich denke, ich bin ein Durchschnittsmensch. Ich sehe mich als Durchschnittsmensch und wenn ich mich da damals so Hals über Kopf in WordPress verliebt habe, wird es wahrscheinlich Hunderten von anderen geplagter, angehender Webentwickler und Nerds und IT-Enthusiasten auch passiert sein. So. Und das sind alles Leute, sage ich mal, die sind auch Multiplikatoren. Das war dann passende Zeit. Das war eigentlich 2003. Das war ja schon kurz vor der Web 2.0-Revolution. Das war der richtige Zeitpunkt mit einem richtigen Setting, mit einem richtigen schlanken Tool. Dann haben sich da, sage ich mal, so Leute wie ich, die Multiplikatoren drauf gestürzt und haben gesagt, das ist geil. Und haben einfach, sage ich mal, das Wort in die Welt hinausgetragen. Und, ne, und dann kam Malenweg, hat nicht alle Entscheidungen kann ich von dem nachvollziehen, aber der hat zumindest am Anfang ein paar richtige Weichenstellungen gestellt. Unter anderem, dass er die Plugins dazu getan hat, die Teams, also das Template-System. Und dass es dann natürlich Open Source ist. Und ja, so kommen irgendwie so mehrere Sachen kamen zum richtigen Zeitpunkt zusammen und der Rest ist Geschichte, ne? Ja, ich glaube auch auf WordPress.org ist es, ne, wo man die So, Quelle genau. zieht und da stand dann immer, hier ist die 5 Minuten Anleitung, wie du, ich glaube 5 Minuten, ne, Genau. stand da, 5 Minuten Anleitung, wie du das installierst. Und ich habe es in der Tat selber als Nicht-ITler, aber natürlich sehr IT-affiner Mensch, habe das dann geschafft, WordPress zu installieren. Irgendwann habe ich dann auch mal eine WordPress-Installation, beziehungsweise wo ich was anpassen wollte, so dermaßen in den Boden gefahren. Das weiß ich noch, als unser lieber gemeinsamer Bekannter, der Robert Basic, hat es mir dann gerettet, ja, der leider nicht mehr unter uns ist, Ja, viel zu früh, leider. aber der hat es mir dann gerettet. Und da war dann für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, so, davon lasse ich jetzt die Finger, wobei ich inzwischen wieder WordPress installiere, aber nur für mich selber und mit der Ein-Knopf-Installation beim Provider, ne? Da geht inzwischen eine Menge. Also das war diese 5-Minuten-Geschichte und jetzt bei der Ein-Knopf-Geschichte beim Provider muss man ja nur noch halbwegs wissen, wo soll es ungefähr hin. Und dann, wie du sagst, die Themes, also das heißt die Möglichkeit, ich habe sozusagen die Inhalte, aber wie die aussehen, ich kann einfach sagen, grün, blau, Genau. das links, das rechts, das oben, das unten. Das ließ sich alles verändern, ohne an den Inhalten was zu machen. Das war man ja vom handgeschriebenen Code definitiv nicht gewöhnt. Die Trennung von den eigentlichen HTML-Dateien und den CSS-Dateien, also Cascading Style Sheets, was jetzt auch nicht viel mehr sagt als CSS, aber anders gesagt, die haben halt beschrieben, wie das aussieht, ne? Genau. Wie groß die Schrift ist, wie groß die Abstände sind, wie groß der Abschnitt links oben, unten, rechts ist, wie groß der Abstand um eine Grafik ist, was auch immer. Ja, sowas alles, das war schön voneinander getrennt, sodass man das alles sehr übersichtlich voneinander bearbeiten konnte. Was war noch cool? Ja, man hatte, ich sage immer, wer Word bedienen kann, kann auch bloggen. Ne? Also, Genau, also das war so. ja. Jetzt ändert sich das, weil die neuen Art von Teams, diese Ja. Blog-Teams, die gehen Ja. dann jetzt ein bisschen in eine andere Richtung. Aber bis Ja. jetzt war das ja wirklich so, wer sich mit Outlook und Word auskannte, der war in der Lage, auch in WordPress einen Artikel zu schreiben und zu veröffentlichen. Ne. Und ja, jetzt auch nochmal den Zuschauern oder Zuhörern zu erklären: Teams ist ja einfach, bei manchen Systemen heißt das Templates, bei anderen Skins, wie auch immer. Das ist Ne. ein einsatzbereites Layout, ein einsatzbereites Ne. Design. Und die Plugins, das sind ja natürlich so Erweiterungen. Und dadurch, dass das natürlich so nach und nach beliebt wurde, und für viele war das ja, ich kann mich erinnern, ich habe am Anfang 2004, 2005 an irgendwelchen Wettbewerben teilgenommen, wo es darum ging, irgendwelche Teams für WordPress kostenlos zur Verfügung zu stellen. Und bis dato hat jeder gesagt, warum machst du das kostenlos? Was eigentlich auch eine berechtigte Frage ist. Aber dadurch, dass das System so ins Rollen kam und du als Erster standst und hattest ein, zwei Teams bzw. Templates da zur Verfügung gestellt, da wurden die Leute einfach auf dich aufmerksam. Und dann, ne, so kam das, wie ich schon sagte, ins Rollen. Die Dann haben die Leute gesagt, haben. kannst du das für mich anpassen? Ne? Und dann Genau. hatte man schon einen Auftraggeber, Genau, eben. ja. Ne? Genauso ist das. Und das ist halt, wie gesagt, also WordPress, man kann es mögen oder nicht, man kann es verteufeln oder auch nicht, aber WordPress hat eine sehr wichtige Geschichte in dem Segment, was wir eigentlich Web 2.0 nennen, gehabt. Vor allem am Anfang hat das wirklich, das war ein Turbo für Web 2.0. Ja. Und wie gesagt, weil die Blogs am Anfang, das war ja nicht nur ein Tagebuch oder eine persönliche Webseite, vor allem am Anfang, bevor es Twitter und Facebook und was schieß mich tot gab, waren eigentlich Blogs auch eine Art soziale Netzwerke. Zwar Genau. dezentral verteilt, aber das waren eigentlich, also Blogs hatten mehrere Jobs und nebenberuflich waren die auch soziale Netzwerke. Ja, also Das ist. manchmal stoße ich noch auf alte Blogbeiträge von mir und ich kriege immer so Tränen in den Augen, wenn ich dann sehe, was da für Diskussionen darunter Genau. waren und verweise auf andere Diskussionen, die in anderen Blogs, ja, und wenn es dann solche Silberrücken sind wie du und ich, dann sind diese anderen Diskussionen auch noch online, ja, Ja. und man kann das noch nachvollziehen. Also es ist manchmal schon faszinierend, was wir da, und wir haben eigentlich doch damals, also zumindest einerseits klar, wir haben uns auch gekloppt oder so, aber es blieb doch insgesamt akzeptabel zivil, ne? Ja, Also. auf jeden Fall, weil wie gesagt, du standst ja mit deiner Persönlichkeit, mit deinem Gesicht, auch wenn es häufig nur ein Pseudonym war, aber Pseudonym heißt nicht anonym. Das heißt, irgendwie könnte man dich irgendwie zuweisen. Und da benehmen sich die Leute ganz anders, wenn die halt natürlich wissen, okay, zur Not kann der Typ dann einfach bei mir mal vorbeikommen und dann unter vier Augen mit mir reden wollen. Das zwingt die Leute dazu, halbwegs zivilisiert sich untereinander zu unterhalten. Mittlerweile, glaube ich, mittlerweile auf Facebook hilft das eigentlich auch nicht mehr, weil die Leute damit klar Bild und Klarnamen den letzten Rotz rausposten. Aber zumindest damals war das ja noch so, wo man gesagt hat, okay, man sieht sich immer zweimal im Leben. Es wäre jetzt blöd, wenn ich ihn dann irgendwann mal später auf eine Konferenz über den Weg laufe und vorher habe ich ihn beschimpft. Ja. Ja, du sagst, also mir ging es jetzt mit WordPress ähnlich. Ja, früher habe ich immer gesagt, ja, Überschrift reinschreiben, Text reinschreiben, Knopf drücken, dann ist es online. Du kannst natürlich Tags vergeben, du kannst 5823 Plugins noch installieren, die angeblich dein Ding bei Google auf Platz 1 wuchten oder sonst irgendwas machen. Weiß nicht, ob wir da heute noch dazu kommen, aber das ist ein Thema für sich. Ja. Aber inzwischen mit diesem Blog-Layout, da bin ich manchmal schon froh. Also beziehungsweise ich bin froh, dass ich da nichts Komplexes malen muss oder Komplexes machen muss, weil ich glaube, ich wäre komplett verloren. Also ist das eine richtige Entwicklung oder hätte man da beides beibehalten sollen? Oder hast du mir einen Tipp, wie man sein WordPress auf alt, ich mache jetzt Luftanführungszeichen für die Leute im Podcast, auf Alt mit einem Knopf irgendwie wieder zurückstellen kann oder so. Ich möchte einfach nur eine Überschrift reinschreiben. Ich möchte Ich möchte einen Text schreiben, ich möchte vielleicht ein, zwei Bilder irgendwo im Fließtext so hinzufügen, dass sie umflossen werden vielleicht. Und das ist es. Inzwischen, manchmal verzweifle ich sogar daran, irgendwie ein Video einzubinden, weil das Theme mich irgendwie nicht lässt oder so. Ja, das Problem ist, was du beschreibst, betrifft ja viele. Also ich kenne einige freiberufliche Autoren, die zum Beispiel in der Vergangenheit häufig über WordPress geschrieben haben und die gesagt haben, nee, ich schreibe jetzt über andere Themen. Ich bin jetzt jenseits von 40 und das geht mir einfach zu schnell. So, aber ich würde das nicht unbedingt auf das Alter tippen, weil die jetzt so darüber so vielleicht lächeln, in 10 Jahren sehen wir uns dann wieder. Ne? Das Ja. ist so. Ja, also klar, Matt Mullenweg hat eine bestimmte Vision von WordPress, wo es hin will. Also das, was Projekt Gutenberg heißt, betrifft ja nicht nur den Editor, sondern auch viele andere Sachen. Das sind jetzt, der zweite Schritt ist jetzt natürlich der Paradigmenwechsel beim Teamaufbau. Als nächstes soll Mehrsprachigkeit dazu kommen und die Kollaboration. Das heißt, das ist ein Riesenprojekt, das wahrscheinlich ein Jahrzehnt in Anspruch nehmen wird. Und Okay. das ist ja klar, wir haben früh angefangen, also ich kann, wo ich 2004 WordPress installiert habe, Plugins, Themes gab es alles nicht. Das Einzige, was du Ja. machen konntest, wenn du Design anpassen könntest, wäre über CSS und das war's dann. Also das heißt, du hast dann eigentlich am Team, am System, am Herzen dann halt rumgeschraubt. Und dann hat man sich über Zeit ein Setting zusammengelegt, einen Werkzeugkasten und das funktioniert. Und das natürlich kann man jetzt so, sage ich mal, von jetziger Perspektive sagen, ah, das ist altbacken, du willst dich nicht verändern. Aber manche Sachen, die funktionieren und noch gut sind, die müssen sich vielleicht nicht verändern. So, und jetzt zu deiner konkreten Frage. Es gibt ja immer noch Plugins. Sowohl das Offizielle, das soll noch eine Zeit lang gepflegt werden, aber es gibt ein Inoffizielles, das heißt die Sable Gutenberg. Da hat der Entwickler gesagt, er macht das so lange es geht. Und du kannst dann natürlich, wenn du die Sable Gutenberg installierst, kannst du dann entscheiden, das komplett Gutenberg weg oder bei Bedarf. Und das kannst du dann quasi so zurückswitchen auf, wie es so, ja, Version 4.0, 4.9 war. Das heißt, bevor Gutenberg überhaupt offiziell gestartet hat. So Das geht. 2010 oder wann ist das so? Welcher Stand ist das? Das ist dann Stand 2018. 18, okay. Ja, genau. Also Gutenberg war zwar in der Vorbereitung, aber richtig offiziell ist das, oh, hoffentlich erzähle ich nichts Falsches, aber ich glaube Ende 2018. Ja, das geht. Das wird noch so eine Zeit lang gut gehen. Weil Man vielleicht sollte. kämpfe ich mich doch durch. Es gibt ja vielleicht noch natürlich mittlerweile auch Plugins, die damit halt nicht mehr funktionieren und so weiter, aber das ist noch möglich. Es gibt natürlich auch noch die krassere Möglichkeit, du kannst sagen, okay, WordPress 5.0, das war der Wechsel, das will ich nicht. Du kannst 4.9.x noch installieren. Dann hast du aber wirklich Schwierigkeiten mit Themes und Plugins, weil viele nicht kompatibel sind. Aber das System läuft noch und WordPress wird noch ein paar Jahre dieses System, also diese Versionsnummer noch mit Sicherheitsupdates versorgen. Ah, okay. Ich wollte gerade fragen, ob das dann ein Sicherheitsproblem ist. Nee, nee, also letztens war das ja wohl so, dass sie gesagt haben, okay, alle Versionen unter 4.0. Und das sind wirklich alte Versionen, das ist dann schon einige Jahre her. Da machen wir jetzt keine Sicherheitsupdates mehr, aber 4.9x, das wird noch eine Zeit lang, also ich denke, noch 2, 3 Jahre kann man ruhig davon ausgehen, dass da auf jeden Fall Sicherheitsupdates eingespielt werden. Gut, ich glaube, wir haben jetzt einen strategischen Fehler gemacht, weil wir wollten ja darüber reden, wie toll Bloggen ist. Genau. Und jetzt haben wir sozusagen alle Leute, die das eigentlich wissen müssen, die haben wir jetzt schon verscheucht. Es sei denn, sie sind beim Joggen und kommen nicht dazu, irgendwie den Podcast abzustellen oder so. Das war ja im Prinzip, ich hätte jetzt deinen Newsletter nochmal lesen müssen, aber vielleicht kannst du mir nochmal so grob sagen, was da deine Linie war, warum Bloggen so toll ist. Ja, also wie gesagt, Bloggen, warum Bloggen wichtig ist, das kann man unter mehreren Gesichtspunkten betrachten. Also viele Artikel, die man sich so anschaut, du sollst bloggen, fangen häufig, da sage ich mal, mit den externen Nutzen an. So, du kannst dich besser als Experte positionieren, unter anderem unter SEO-Gesichtspunkten, wobei man sich da streiten muss, wie gut Blogs bei den Suchmaschinen abschneiden und so weiter. Halt alles extern. Aber ich rede, was mir so viel wichtiger ist und da häufig bei diesen Betrachtungen zu kurz kommt, ist natürlich das eigene, die persönliche Entwicklung. Weil wenn du zum Beispiel über irgendetwas schreibst, dann, du hast ja Gedanken im Kopf, ne? Wie gesagt, so also lose Gedanken, die wie so Wolken hin und her fliegen. Und wenn du dich mit, dann beschäftigst du dich mit dem Thema. Das heißt, du sortierst diese Gedanken, versuchst die in Argumentationen zusammenzubringen. Und wenn du das dann aufschreibst, dann hast du, sage ich mal, aus diesen losen Wolken hast du eine Struktur gemacht und du hast dich viel intensiver, viel länger damit beschäftigt. Und wenn du das dann auch so niederschreibst, dass es für die Leser dann auch eine sinnvolle Einleitung gibt, dann hast du wirklich so, sage ich mal, jetzt ohne zu übertreiben, intellektuelle Leistung vollbracht. Und das, was du da gelernt hast, das bleibt erstens, ist es intensiver und das bleibt länger in deinem Gedächtnis. Klar, wenn du jetzt nur einmal blockst über irgendein Thema und dann 3 Jahre darüber nichts machst, das ist natürlich auch verloren, wie wenn du es auswendig gelernt hättest, ist klar. Aber es ist das, der Lerneffekt ist tiefer und das bleibt auch länger erhalten. Und das ist so, wo ich denke, halt, darüber sollte man, also wenn du jetzt ein Einzelkämpfer bist oder auch ein kleines Team hast oder so, dann solltest du echt gucken, dass du und deine Leute das hier blockt, weil da einfach, das ist wie so eine Reise, so eine Lernreise ist. Und Blogs sind auch, wenn ich mir so angucke, wo ich was erfahre, lerne, was Neues erfahre, sind immer noch eine der wichtigsten Quellen, die Blogs. Gut, ich bewege mich in ein, sage ich mal, in ein IT-Umfeld, in ein Tech-Umfeld, da ist das eher so, aber das ist, sage ich mal, die sind nicht zu vernachlässigen, die Weblogs. Und dann kannst du immer noch sagen, ja, wir positionieren uns als Experten, indem wir Blogartikel zur Verfügung stellen. Wenn man ein paar Regeln behält, dann ist man auch in den Suchmaschinen gut vertreten, ne? Also man muss dann halt immer aufpassen. Da gibt es so einige Anleitungen, worauf man bei Weblogs aufpassen muss und so weiter. Und das heißt, das ist ein, sag ich, ein Strauß, ein Blumenstrauß von diesen Gründen, warum man bloggen sollte. Aber eins, wie ich schon sagte, fällt mir dann zu sehr in den Hintergrund und das ist eben diese persönliche Entwicklung, der Lerneffekt, den du dann dadurch hast. Und na klar, du kannst dich immer noch damit rühmen. Wir haben so viel Zugriff auf Wissen, den die Menschen früher ja nicht hatten. Du trägst, indem du dein Wissen nach draußen teilst, neben all den nützlichen Sachen, tust du auch was Gutes für die Gesellschaft, weil es war nie so einfach wie heute, sich gutes, solides Wissen anzueignen. Das, ich meine, überleg mal, nicht nur Wikipedia, sondern auch die Blogs. Ich meine, wenn du vor 30, 40 Jahren mit jemandem diskutiert hattest und du wusstest, du hast recht, aber der hat gesagt, nee, ich habe zum Beispiel eine höhere formale Bildung, ich bin im Recht, du hast keine Ahnung. Heute kannst du einfach in Wikipedia gucken oder, sage ich mal, einen gut recherchierten Blogartikel kannst du vorweisen und sagen, nee, das ist so nicht. Damals hättest du ein Buch über Fernleihe bestellen müssen Genau. für eine Mark oder Ja. zwei oder so, ja. Wenn du gewusst hättest, in welchem Buch es steht. Genau. Also ich hab ähnliche Erfahrungen gemacht, beziehungsweise was ich auch schon den Leuten gesagt habe, ist, du musst nicht bloggen, wenn du etwas weißt, zwingend schon, sondern du kannst auch mal eine Frage stellen, ne? Du kannst eine Frage stellen, du kannst sagen, es kann so sein, es kann so sein, ich weiß es nicht, was denkt ihr denn? Ja? Weil manchmal ist es ja nicht so, dass es eine Wahrheit gibt, sondern ich glaube, das ist von der Hannah Arendt, dass Wahrheit im Dialog entsteht, ja. Und ich spreche ja immer von digitalen Dialogen bei Blogs, ja, dass man ja gar nicht allein ist, sondern andere lesen das und kommentieren das. Die ganz frühen Blogs hatten auch keine Kommentarfunktion, die ganz frühen Blogs hatten keine RSS-Funktion, ja, also dass man das hätte abonnieren können über einen RSS-Reader, was heute auch kaum noch jemand macht. Aber das sind ja dann auch Dialoge, ne, wo dann jemand vielleicht auch Jahre später schreibt, übrigens, jetzt ist es so und so. Also ich habe gerade vorhin kam so eine Mail, das sind die drei am häufigsten abgerufenen Artikel in deinem Blog. Und in dem dritten Artikel, der am dritthäufigsten abgerufen wurde, habe ich gesehen, der ist auf dem Stand von 2016. Ja. Und da habe ich dann noch ein PS vorhin dann mal drunter geschrieben, habe gesagt, also seit 2020 etwa ist es schon so und so, ja, weil es da nämlich genau umgekehrt war als das, was ich 2016 geschrieben hatte. 2016 hatte ich geschrieben, ja, Google kann das und das nicht gut erfassen. Dann habe ich geschrieben, eben seit 2020 kann Google, da ging es um die Xing-Profile, sieht Google da fast alles, ja. Ist auch total witzig. Unter den am häufigsten abgerufenen Artikeln ist immer noch die Frage, wie geht eine Briefanrede, wenn man nur an mehrere Herren schreibt? Ja, also wenn man nicht schreibt, sehr geehrte Damen und Herren, sondern wenn man weiß, es sind nur mehrere Herren. Ja, Ich hätte, heute würde ich sagen, schreibt trotzdem Damen und Herren, es kann ja sein, die gewinnen noch Vernunft. Aber das ist A, wirklich ein blödes Problem, weil sehr geehrte Herren klingt komisch, ist aber vollkommen okay. Ja. Ja? Oder man schreibt halt guten Tag oder so. Aber das ist seit 10 Jahren der unter den Top 3 Artikeln in meinem Blog. Einer, Ja. der ist jetzt rausgeflogen, der war, wie verhindere ich auf meiner Facebook-Seite, dass Leute was kommentieren können, wo ich dann denke, ja, dann lösch sie halt. Ja? Also dann kann auch keiner kommentieren. Ja? Aber es ist irgendwie ganz witzig. Manche Sachen halten sich über ewige Zeiten da oben und man fragt sich, hat da noch kein anderer was Schlaueres drüber geschrieben als ich, ne? Aber offenbar nicht. Also auch mal was schreiben, wo man eine Frage hat, ja? Ja, Und natürlich, es klar. hilft überhaupt, so wie du sagst, es ist, glaube ich, nicht nur die Recherche, die einem schlauer macht, sondern ich glaube, es ist auch einfach, dass du mal was aufschreibst. Ja, Ja. du hast irgendwas im Kopf und sagst, jetzt schreibe ich das mal auf und dann fällt dir erst vielleicht das beste Argument ein. Da habe ich auch letzte Woche oder vor 2 Wochen habe ich ein Zitat gelesen von George Orwell. Das war sehr interessant. Der hat gesagt, wer nicht gut schreiben kann, kann auch nicht, Klammer auf, gut, Klammer zu, denken. Und wer nicht gut denken kann, für den denken andere. Ja. Und ich glaube, Das stimmt zum Teil, das stimmt auch, ja, würde ich auf jeden Fall also. zum Teil zustimmen, weil wie ich schon sagte, du hast, jeder Mensch denkt nach, ne? Du hast eine Idee, hast was gesehen, irgendein Problem hattest du, was du gelöst hast. Apropos Problemlösung, das, was immer so gepredigt wird, ja, du musst nach den und den Keywords bloggen und was auch immer, kann man machen, will ich jetzt nicht kritisieren, aber was mir den meisten Nutzen auch wirklich gebracht hat, ist, du hast ein WordPress-Problem, das muss jetzt nicht ein WordPress-Problem, irgendein Ja. technisches Problem sein, du löst das. Das ist wirklich ein klassischer Blogartikel. Das ist Ja, wirklich, also ja, das ja, ja. einfach, du hilfst dir selbst, weil wie häufig habe ich dann ein Problem Jahre später gehabt und dann, Mensch, ich google mal und dann auf Platz 3 mein eigener Das Blogartikel. ist am allerbesten, ja. Ich Und hatte dann das so, auch mal, ach ja. ich hatte einen Laptop und wenn man da den HDMI-Stecker reingesteckt hat, hatte der einen Wackelkontakt. Und dann habe ich das irgendwo gefunden in einem amerikanischen Blog, dass man da mit einem Messer ein bisschen was von dem HDMI-Stecker abschneiden muss, etwas, was du sonst dich nicht trauen würdest, und dann funktioniert. Und dann dachte ich, naja, das ist jetzt ein englischer Artikel, jetzt schreibe ich den mal noch auf Deutsch. Ja. Und ich habe so viele Kommentare, also nicht viele, aber einige Kommentare gekriegt. Also einer, der es kommentiert, kann man immer davon ausgehen, es waren wahrscheinlich 10, die es gesehen haben. So viele Leute haben gesagt, oh mein Gott, vielen Dank für diesen Artikel. Hat funktioniert, danke. Ja. Also ganz banal. Oder es gab eine Weile so eine Marotte, dass Leute einfach was von deinem, wenn du deine Kontonummer online publiziert hattest, haben die einfach mal 23,90 oder sowas abgebucht und haben gehofft und haben gesagt, irgendwas mit eBay reingeschrieben und haben einfach gehofft, du merkst es nicht. Ja. Und da habe ich dann auch drüber geschrieben, habe auch die Anzeige, die ich dann an die Polizei geschrieben habe, habe die noch drunter geschrieben und habe gesagt, da musst du das einsetzen, was für dich gilt. Und da haben sich auch unheimlich viele Leute bedankt. Ja? Und zwar andere haben dann irgendwie gedacht, ich wäre die Polizei oder sonst irgendwas und haben mir irgendwas geschickt. Ja? Also wo du dann auch denkst, ja, um Himmels Willen, lies doch, ja, wo bist du denn? Ja? Aber wie auch immer, solche Sachen, so wie du sagst, ja, wenn du ein Problem hast, du hast es gelöst, ja, um Himmels Willen, schreib's in einen kleinen Blogartikel. Das kostet nichts im Endeffekt, ja. Und im Zweifelsfall, wenn du in 10 Jahren das Problem wieder hast, findest du den Artikel Ja, wieder, eben, weil wie gesagt, ich meine, das hat zwei Sachen. Du lernst das, das ist intensiver, das Lernen, das bleibt länger im Gedächtnis, aber nicht ewig, klar, nach drei, ja. vier Jahren hast du es wahrscheinlich auch vergessen, Ja. und dann kannst du es wiederfinden. Und das ist halt natürlich, entlastet auch deinen Kopf. Ich habe auch so irgendwo in einem Buch habe ich gelesen, dass natürlich dieses alles ständig im Kopf mitschleppen dich dann auch belastet. Und das ist, wenn du irgendwie was im Kopf hast und das findest du wichtig und das dann einfach rausschreibst, dann hast du einfach die Last auch so ein bisschen abgegeben und hast gesagt, Na. so, das ist erledigt. So, ne? Und Bloggen ist ja jetzt, wir haben jetzt bis jetzt die ganze Zeit natürlich von diesen öffentlichen Bloggen auch geredet. Was mich jetzt so seit ein paar Wochen rumtreibt, weil ich mich auch mit dem Thema Zettelkastenmethode beschäftige, so ein bisschen am Rande, nicht so intensiv. Und dann habe ich mir einfach überlegt, man macht sich immer auf die Suche nach den Tools, die das alles können. Und da bin ich die ganze Zeit im Überlegen, ob natürlich eine private Blog-Installation, das muss nicht WordPress sein, Ja. irgendwo versteckt auf einem Server nicht einfach das Tool sein könntest, wo du zum Beispiel irgendwie deine Notizen mitführst, wo du dann nach dieser Zettelkastenmethode nachgehst, weil nicht nur WordPress, auch andere Blog-Tools haben so ziemlich alles, was man eigentlich braucht. Das ist erstmal, du kannst kategorisieren, das heißt, du kannst die Inhalte hierarchisch anordnen, du kannst die verschlagworten, du hast eine Volltextsuche, du kannst untereinander verlinken. Für diejenigen, die das noch kennen, es gibt ja diese Pingback- und die Trackback-Funktion. Das heißt, wenn du einen Artikel verlinkst, erscheint bei den anderen eine Meldung automatisch in den Kommentarbereichen. Und. Im Grunde genommen wären eigentlich auch private Blogs ein cooles, also das ist meine Diskussions, sage ich mal, also jetzt der Standpunkt für eine Diskussion, wo ich denke, Blogs sind eigentlich als Privatinstallation, klar nicht öffentlich, ein super Tool für einen, sage ich mal, persönlichen Informationsmanager oder wie man das auch immer nennt, Notiztool, To-Do-Tool, was auch immer. Weil das der Vorteil ist natürlich, dass zum Beispiel, wenn du jetzt auf einem Arbeitsrechner arbeitest, dort kannst du nicht alle Anwendungen installieren. Aber Browser ist immer dabei. Das heißt, da kommt noch ein zusätzlicher Nutzen, dass du halt mit dem Browser von überall auf diese Installation zugreifen kannst. Ja, und Und das ist. ansonsten reden die Leute ja über OneNote und über Notion Genau. und über tausend andere Obsidian oder irgendwas. Gibt es Genau. irgendwas? Ja, diese ganzen persönlichen Informationstools, wo man sich dann aber zum Teil verhältnismäßig abhängig macht von irgendeiner Infrastruktur. Während, also ich habe zum Beispiel es wirklich geschafft, also gut, das allererste Blog war manuell, das habe ich manuell in meinen Blog übertragen. Ich habe also wirklich alle Blogs seit 1999, da habe ich angefangen zu bloggen, ja. Und alle Inhalte aus meinem persönlichen Blog habe ich geschafft zu exportieren und in mein neues Blog Ja, zu genau. importieren, ja. Beziehungsweise ich geschafft, naja, ich habe jemand gebeten, das zu machen in der Regel, ja, weil. Ja, da reichen meine IT-Kenntnisse nicht. Aber, also man sieht, man kann da über 20 Jahre die Sachen rüberretten und wahrscheinlich das, was man da exportiert bei einem Blogger.com-Blog, das ist auch wieder irgendwo anders importierbar, ja, weil das ist pures XML. Ja. Ja, das ist bei WordPress auch. Ich glaube, das ist ja Standard bei diesen Blog-Tools. Export ist Ja. immer ein XML-Format, was du zur Not in Ja. jeden Texteditor öffnen und auch bearbeiten kannst. Ja, Also das ist und so das ist so, ja. mit diesen Gedanken trägt mich, beschäftigt mich schon seit Wochen. Ich habe entsprechend die Hörbücher mir jetzt auch zu diesem Thema runtergeladen und auch Bücher bestellt. Und da dachte ich, weil ich war ja auch so, ah ja, ihr guckst mal, welche Zettelkasten-App gibt es? Dann kam dann natürlich Obsidian, dann gibt es die App, dann gibt es die Markdown-App. Und dann dachte ich, Und the warum brain machst und was es genau, alles gibt. genau, warum machst du das eigentlich? Da gibt es doch ein Tool, was das kann und das kennst du ja. So. Das ist halt nur so als quasi als ein gedanklicher Impuls. Und so ist natürlich, finde ich, das Bloggen ist halt einfach so ein multifunktional und hat Auswirkungen in so viele Bereiche, dass ich es nach wie vor faszinierend finde. Also es gibt einiges in meinem Leben, was ich mal angefangen habe, über mehrere Jahre gemacht habe. Und mittlerweile bin ich dessen überdrüssig. Aber Bloggen ist immer so, sage ich mal, so eine Konstante, dass immer wieder es schafft, für mich interessant zu sein. Und das schon alleine das finde ich sehr, sehr faszinierend. Ja, also es ist so, wobei ich ja auch mal die Formulierung gefunden habe, es ist mir irgendwann mal aufgegangen, als ich irgendwo lang lief und da gab es schon dann Handys, mit denen man Fotos machen konnte, ja, es ist ein paar Wochen her, und wo ich irgendwas gesehen habe und habe das fotografiert und dachte, ah, da musst du, das kannst du verbloggen, ja. Und in dem Moment ist mir aufgegangen, dass Blogger nicht zwingend jemand ist, also natürlich ist es dann hilfreich, wenn man irgendein Blogging-Tool hat und das Ding dann online stellen kann. Aber da ist mir erst aufgefallen, ich sage immer, du bist dann Blogger, wenn du das, was dir passiert, als Content begreifst. Ja? Also, Ja. dass sobald irgendwas passiert und du denkst, das will ich, darüber will ich schreiben, ja, das will ich öffentlich machen. Ja? Das ist so die Stelle, das ist so die Stelle, wo ich sage, jetzt, ja. Und ich glaube, dass das so eine geistige Verfasstheit ist, die wirklich bleibt. Ja, also das ist klar, haben viele Leute aufgehört oder haben sich dann in irgendwelche Tools verrannt, zu Medium oder zu sonst irgendwelchen Tools, oder ich sag mal, sie bloggen auf Instagram. Ja, das ist ja, also für die Podcast-Hörer, Wladimir musste jetzt doch etwas lachen. Ja, Eine also. hat mir mal geschrieben, wir bloggen auf Twitter und Facebook. Also da ging es um irgendwie Buch-PR. Da sagte Ja. sie, wir bloggen auf Twitter und Facebook. Das war einer der ersten Male, wo ich dann gesagt habe, ja, machen Sie nur. Ja, also wo ich nicht ja, einfach widersprochen habe, sondern ich habe gedacht, okay, die ist jenseits. Ja, die hat es Nee, nicht verstanden. das ist ja, wie gesagt, ich habe nicht so, ja, ich habe ein bisschen geschmunzelt, weil ich ja natürlich solche Sachen kenne. Ist für mich auch okay. Ich habe ja kein Problem damit. Wo ich darüber geschmunzelt habe, ist natürlich, dass man immer aufpassen muss. Klar, sollte man ja schauen, dass man, wenn eine gewisse, sage ich mal, Bereiche erfüllen will, dass man auch auf Social Media unterwegs sein soll. Ja. Instagram, Twitter, Facebook, was auch immer. Nur die Sache ist nämlich die, man sollte nie sagen, okay, wir verzichten auf eine eigene Webseite oder ein Ja. eigenes Weblog, sondern Ja. verlassen uns nur auf die sozialen Netzwerke. Das kann eine Ja. Zeit lang gut gehen, das kann funktionieren, aber wir wissen auch, dass du ein unglücklicher Kommentar, missverstandener Tweet und dein Account ist gesperrt. Ja. So. Und dann hast du erstmal ein Problem. Wenn du jetzt, dann ist die komplette Reichweite weg. Wenn du aber deinen Blog oder deine Webseite als quasi deinen sicheren Hafen, als deine Zentrale, von wo aus alles gesteuert wird, begreifst, dann bist du auf der sicheren Seite, weil wenn dann Instagram oder Twitter ausfällt, dann sagst du, okay, wir haben einen Blog, dort kannst du alles veröffentlichen. Ist zwar Ja. halt nicht so die hohe Reichweite, aber auch apropos Reichweite, ich betreue einige Facebook-Accounts und die organische Reichweite ist bei Facebook und auch bei anderen Netzwerken, die ist unter aller Sau. Genau, Also sollte man vielleicht ist. mal erklären, organische Reichweite ist das, was du erreichst, ohne irgendwo in den Schlitz Geld einzuwerfen, sage ich Genau. mal, ja? Also wenn du hast, Also sage ich mal, 10.000 Follower oder Abonnenten auf Facebook. Wenn du Glück hast, sind deine Artikel so hoch abgerufen, dass dann drunter steht 1.000 oder 1.200 Impressionen. Das ist ne. schon sehr, sehr, sehr gut. Meistens ist es deutlich niedriger. Das heißt, Ne. schon alleine, wenn du dein volles Potenzial an Abonnenten ausschöpfen möchtest, was du dir Ne. mühsam aufgebaut hast, häufig auch unter hohen Budgetzahlungen, also Kosten, dann musst du trotzdem Werbung schalten. Also wie gesagt, die haben nach und nach die organische Reichweite in allen Netzwerken. Ich glaube, bei LinkedIn ist es auch nicht anders. Also Ne, wenn du ne. wirklich gesehen werden möchtest, musst du Geld zahlen. Bei Blog ist das klar, du musst natürlich da auch was tun. Nur bei Blog hast du natürlich immer noch die Suchmaschinen in den Rücken. Und wenn du jetzt nicht sklavisch, aber so halbwegs vernünftig auch auf die Keyword-Verteilung und dass die Texte ansprechend sind, wirst du immer wieder natürlich Besucher von Google auch bekommen und bist nicht so angewiesen auf hohe Werbebudgets wie, sage ich mal, bei Facebook oder bei anderen Netzwerken. Ich habe es immer so erklärt, wenn ich bei Facebook bin, also ich bin jetzt bei Facebook und irgendwer sagt, willst du nicht ein Pferd kaufen? Dann denke ich, ja, nee, will ich nicht. Ja? Während umgekehrt, wenn du einen Blogartikel hast, hey, Pferde zu verkaufen oder möchtest du nicht ein Pferd kaufen oder auf diese Dinge musst du achten, wenn du ein Pferd kaufst, dann finden das die Leute, die vorher bei Google eingetippt haben, Pferd kaufen. Ja? Das heißt, im einen Fall quatschst du lauter Leute an, die das Thema gerade eben gar nicht interessiert, ja, selbst wenn die schon drei Pferde haben, sagen die nicht, ach Mensch, ein Pferd, das wäre noch toll, sondern also selbst wenn die Zielgruppe und alles stimmt, ja, aber im anderen Fall triffst du mit diesem Artikel in deinem Blog, triffst du ja genau auf die Leute, die genau gerade dieses Problem haben. Du musst halt nur noch darauf achten, dass du ordentlich weit oben da auftauchst. Aber Ja. wenn dein Content gut ist, sollte dem ja dann auch sein, ja, also wenn Google versucht ja immer die hilfreichsten Informationen am weitesten oben darzustellen. Ja, und man darf nicht vergessen, die Zielgruppenerfassung bei Facebook, also ich bin da, beschäftige mich schon seit einiger Zeit, das ist also echt schwierig. Also ich möchte das Wort primitiv nicht nehmen, aber so ein Beispiel aus der Praxis. Hat jemand einen Artikel zum Thema Klimaschutz beworben. Über Zielgruppenerfassung hat natürlich geguckt, wer interessiert sich für das Klima und so weiter. Und natürlich hat einen kleinen Shitstorm ausgelöst. Was war passiert? Jede Menge böse Kommentare, so nach dem Motto, hör mir auf mit Klima, was soll der Mist? Andauernd nur Klima, Klima, Klima. Ich will das nicht sehen. Wütende Kommentare, wütende Smileys und so. Wie ist das zustande gekommen? Jemand, der zum Beispiel bei Greenpeace oder wie auch immer bei irgendwelchen Klimaschutzvereinigungen negativ kommentiert hat und sich dort ausgelassen hat, wird von Facebook gezählt, dass jemand, der sich für das Thema interessiert. So. Ja, okay, das ist immer das. Also, ich sage mal, ein großes Business-Netzwerk, ohne dass ich jetzt Namen nenne, hat mal gesagt: Ja, wir finden es hilfreich, wenn in den Gruppen viele Kommentare sind. Ja. Ja, und dann habe ich gesagt: Nein, weil Nein, überhaupt nicht. nein, im Gegenteil, ja, in der Regel, also nicht immer, aber in der Regel ist es so, dass wenn unter irgendeinem Beitrag sehr, sehr viele Kommentare sind, dann kloppen die sich, schlagen die sich gerade alle den Schädel ein und heizen sich gegenseitig hoch. Ja. Ja, wir beide wissen das, ja, aber Facebook scheint es nicht zu verstehen. Die machen scheinbar dann keine Sentimentanalyse und zeigen das halt denen dann an. Gut, manchmal mag es natürlich auch an den Parametern liegen, die man Ja. vielleicht in dieser Anzeige Ja. eingestellt hat. Genau. Ja, Aber eben, wie also. gesagt, also das heißt, nicht nur, dass andere Netzwerke würden nicht anders sein. Also ich will jetzt hier kein Facebook-Bashing machen. Aber die Sache ist nämlich die, du hast jede Menge Zeit und vielleicht auch Geld investiert, um dir eine Fanbase aufzubauen auf diesen sozialen Netzwerken. Und dann kannst du nicht mal die alle ansprechen, weil die das nicht zu sehen bekommen. Das heißt, die organische Reichweite ist total minimal. Das heißt, du musst nochmal Geld ausgeben, um das Ja. zu bewerben. Und dann, wenn du nicht alles perfekt gemacht hast, oder auch wenn du es perfekt gemacht hast, kriegst du dann natürlich solche dann Statements und solche Reaktionen. Und das hast du natürlich eben bei dem Blog dann natürlich nicht, weil jemand, der sich, wie du schon gerade erwähnt hast, bei Google mit irgendetwas beschäftigt hat und auf deine Seite dann landet oder in deinem Blog, der ist für das Thema schon empfänglich, weil eben der will schon ein Pferd kaufen. Und nicht bei Ne. Facebook sprichst du halt einen Autofahrer an, willst ein Pferd kaufen. Ne. Und wie gesagt, und jemand, der dann über Google kommt, ist schon natürlich für das Thema halt so interessiert. Und dann ist ja quasi der Anfang der Beziehung, kannst du über einen Blog über mit deinen Kunden aufbauen. Das heißt, das ist jemand, der interessiert sich für ein Thema, ist empfänglich für ein Thema. Und dann lieferst du ihm den entsprechenden Inhalt, der ihn dann in irgendetwas bestätigt, wo er sich informiert fühlt. Und dann hast du halt schon, sage ich mal, eine Beziehung zu diesen Menschen dann auch aufgebaut. Und ich weiß nicht, also ich, klar, die würden schon eine Daseinsberechtigung haben, die sozialen Netzwerke, aber ich bin da dem gegenüber so ein bisschen skeptisch. Also das ist, je mehr ich beruflich mit sozialen Netzwerken zu tun habe, umso skeptischer bin ich denen gegenüber. Ja gut, also die hatten ja jetzt schon auch einen Einnahmeneinbruch während der Pandemie, beziehungsweise plötzlich wurden die Klickraten sehr, sehr günstig, ne? Also was man für einen Klick bezahlt hat. Noch verdienen sie Geld, ne? Noch verdient Google Geld, noch verdient, also gut, das kann Social Network, aber setzt da an vielen Stellen ein, noch verdient Facebook Geld, sogar TikTok verdient Geld, die irgendwie ein ganz anderes Modell haben an der Stelle. Aber es ist natürlich in der Tat so wie du vorhin gesagt hast, du machst dich einerseits nicht davon abhängig, dass dein Account auf irgendeiner Plattform weiter existiert. Also das heißt, habe ich jetzt auch kürzlich gehört, dass man durch irgendein Fehlverhalten in Anführungszeichen bei LinkedIn sehr, sehr schnell den Account verlieren kann und dass es dann einfach keinen gibt, im wahrsten Sinne des Wortes keinen Menschen gibt, der sich dann darum kümmert, zu sagen, ach nein, armer Wladimir, du bist jetzt irgendwie hier versehentlich geblockt worden. Ich schalte es wieder frei, sondern die sagen einfach, ja, nö, Pech. Ja, bei Twitter, gut, gibt es das auch. Da wird man dann mal für 14 Tage geblockt oder für 10. Aber die eigene Webseite, dass die abgeschaltet wird, da muss man schon, Genau. da muss man in der Tat, sagen wir mal, sich sehr, sehr große, sehr, sehr große Mühe geben, Ja. damit das dann mit einem der Das muss Kanal dann schon abgestellt wird. wirklich nachgewiesen strafrechtlich relevant sein. Da sind die Hoster, die in Deutschland tätig sind, natürlich an die deutschen Gesetze gebunden. Und da musst du schon wirklich tief, sage ich mal, reingegriffen haben, dass das da zu einer Sperrung kommt. Und das kann dir ja bei Facebook und anderen dann viel schneller. Also ich kann mich an zwei Fälle erinnern, wo wirklich harmlose Kommentare von mir nicht veröffentlicht wurden, weil ich angeblich gegen Community-Richtlinien verstoßen habe. Was war? Es war auf so jemand, der Fake News verbreitet hat, habe ich ihn einfach widersprochen und habe dann also Links zu Geo, zu Wikipedia und Science gepostet. Und das war anscheinend nach Meinung von Facebook gegen Community-Richtlinien. Zu viele Links gepostet. Zu viele Links oder zu viele Fakten? Also Das ich mag hatte wen. kürzlich, also zwei kleine Beispiele. Bei Quora hat jemand gefragt, auf welche Webseite soll ich gehen, wenn ich einen Job suche? Habe ich geschrieben, https Doppelpunkt Schrägstrich Schrägstrich Xing.com und abgeschickt. Wurde als nicht zulässige Antwort und als Spam qualifiziert. Dann habe ich versucht, das zu ändern. Das ging aber nicht, weil ich konnte das nicht ändern, weil er sagt, du hast schon einen Beitrag geschrieben. Also vollkommen gaga, ja. Und dann habe ich aber auch mich beschwert und habe gesagt, der hat nach einer Webseite gefragt. Ich habe ihm eine Webseite genannt und jetzt sagt er, das ist Spam. Ihr spinnt doch wohl. Ja, also ich habe ihm genau die Webseite genannt, die ich für am besten halte in dem Zusammenhang. Also das war das eine. Das andere war, im Rahmen von diesen Black Lives Matter-Geschichten hat jemand gemeint, das wäre doch vollkommen verständlich, wenn die jetzt irgendwie Läden plündern und auch Läden von farbigen Personen plündern. Und dann habe ich gesagt, ja, was würdest du denken, wenn wir jetzt einfach vor dein Haus kommen und dein Haus plündern? Und dann war ich eine Woche auf Twitter gesperrt, wegen Gewaltandrohung. Was natürlich, Total also die albern. Person war sowieso pseudonym, das heißt, man wusste ja sowieso nicht, wer das ist, ja. Und ich habe ja nur gesagt, ja, was würdest du sagen, wenn, ja? Ja. Und wenn dir das jemand, wenn dir das passieren würde, wenn jemand dein Haus plündert, was würdest du dann sagen, ja? Und dann hat er mich als, Gewaltandroher dann ja, und da habe angestellt. ich gedacht, ja, jetzt muss ich aber sehr aufpassen, was ich da sage. Ich muss zugeben, auf Mastodon bin ich sehr, sehr vorsichtig, weil da ja die einzelnen Moderatoren da die größten Herren sind und da habe ich dann mich manchmal jeder Ironie oder jedes Sarkasmus enthalten, ja, weil ich gedacht habe, ja, wenn man dann will, kann man das natürlich leicht missverstehen, während man auf seinem eigenen Blog tun und lassen kann, im Aber Prinzip tun, man was sieht man das will. schon bei dir, und ich schätze dich schon, sage ich mal jetzt, so als einen Menschen, den man durchaus als Freigeist bezeichnen kann. Das heißt, die innere Schere auf sozialen Netzwerken funktioniert bei dir schon sehr gut. Das hat Und das mich, finde ich gefährlich, dass genau, es. das hat mich dann auch in der Tat, also ich habe da eine Weile Mastodon wieder gelassen, jetzt versuche ich gerade mal wieder ein bisschen da rumzumachen, ja, aber ich habe dann echt mich selber sozusagen beobachtet, ja, und habe gedacht, um Himmels Willen, ja, jetzt, genau das ist der Effekt, ja, dass du sozusagen bei allem noch dreimal überlegst, könnte das jetzt jemand missverstehen? Ja, also manchmal mache ich auch auf Twitter eher gewagte Witze, ja, und bin dann immer sehr erleichtert, wenn es dann der ursprüngliche Poster liked, ja, weil ich dann merke, okay, da hat mein Humor funktioniert, ja. Aber es kann natürlich auch jemand anders kommen und sagen, hey, warum sagst du das jetzt, du Idiot, ja, oder so. Weil klar, wenn man es dann anders, wenn man es dann wörtlich verstehen will, ja, klar, dann macht es natürlich keinen Sinn, ja, wenn ich, aber das ist halt die Funktionsweise von Ironie. Und ich bin auch niemand, ich sage immer, wenn Ironie Smileys bräuchte, warum gab es dann solche Phänomene wie Heinrich Heine? Der hat auch keine Smileys gebraucht für seine Ironie. Ja, also. Die Sache ist, was mir durch den Kopf gegangen ist einige Zeit, Twitter als soziales Netzwerk und die anderen auch, sind in der Zeit entstanden, als in solchen Leuten sich zu 99% IT-Enthusiasten, Nerds und was weiß ich was getummelt haben. Das war erstens sehr überschaubar. Ich habe Twitter mal eine Zeit lang auch als Auenland für ITler bezeichnet, weil das einfach, wie du schon sagtest, kam sie schon in die Haare. Aber das waren erstens harmlos und das waren harmlose Themen. Das war dann Windows gegen Mac. Ich wollte gerade sagen, so religiöse Fragen wie Ja, Typo so ganz 3 oder harmlos. WordPress oder so. Genau. Und das waren harmlose Themen, wo man sich dann im übertragenen Sinne kloppen konnte und hinterher noch ein Bierchen trinken. So, Ja. das Ganze hat sich geändert, als die Politik und die klassischen Journalisten die sozialen Netzwerke entdeckt haben. Und da geht es mitunter teilweise also wirklich andere Meinungen werden nicht gerne gesehen, das wird nicht toleriert, das wird angeschwärzt. Und ich habe auch bei mir selbst, was ich sehr bedenklich finde für die Entwicklung in einer demokratischen Gesellschaft, schon einen Tweet angefangen und dachte, nee, das gibt bestimmt irgendjemanden, der das missverstehen will. Und habe es dann auch sein lassen. Und das finde ich persönlich als gefährlich, wenn du diese innere Schere im Kopf hast. Das ist keine gute Entwicklung, meiner Einschätzung nach. Und im Blog habe ich das nicht, dann bin ich deutlich freier, weil, wie gesagt, ich weiß, das, was ich schreibe oder sage, das ist bestimmt niemals strafrechtlich relevant in dieser Gesellschaft. Und da kann mir ja nichts passieren. Aber da ist, auf Twitter ist es so, nicht nur die Sperrung, sondern dass du dann natürlich auch Leute haben, die nenne ich die Berufsempörten, die wollen das missverstehen, und wo du dich dann fragst, lies doch mal den, der hat einen Thread, von Twitter-Thread, das sind drei Tweets, lies die bitte alle mal durch, bevor du da ihn verurteilst gegen den ersten. Und Ironie funktioniert irgendwie leider häufig nicht, was ich schade finde. Ironie, Satire und Zynismus finde ich als wichtige Äußerungsformen, die bestimmte gesellschaftliche Missstände schön auf den Punkt bringen. Ja, oder manchmal Humor, ne? Also Ja. was mir manchmal auch so geht, ist, dass ich bei Twitter was lese und dann denke, wie hat er das jetzt wohl gemeint? Und dann gehe ich manchmal auf den Account und gucke, was twittert die Person sonst so, ne? Und manchmal denke ich, was ist denn das für ein rechter Radikalinski? Und dann gehe ich, also, oder also ich denke, ja, das könnte man so interpretieren, dann gehe ich auf das Blog und dann postet er da lauter so Regenbogensachen, ja? Und dann denke ich, okay, dann hat er das wohl anders gemeint und hat sich nur komisch ausgedrückt. Ne? Ja. Meistens muss ich zugeben, liege ich richtig. Ja? Also meistens denke ich, oh Gott, das ist ja noch viel schlimmer, was der selber postet. Ja? Also das, was er kommentiert oder sie oder es oder was auch immer. Aber die Mühe mache ich mir da manchmal, dass ich, bevor ich, oder ich frage halt einfach, wie meinst du das? Oder folgt da deiner Ansicht nach das daraus? Ne. Oder ja, dass ich dann sage, wenn ich das jetzt so lese, dann komme ich zu dem Schluss, dass du das und das meinst. Ne. Ja, also wenn einer sagt, keine Sanktionen, ja, jetzt weiß ich nicht, ja, wie auch immer, ja, wo ich da jetzt reinsteche, aber wenn der andere sagt, keine Sanktionen, sage ich, du kannst dich gerne zur russischen Armee melden. Ja, also wenn du findest, dass die im Recht sind, dann im Himmels Willen, mach doch, ne? Also, oder als der Merz in die Ukraine gefahren ist, sage ich, ich finde es gut, dass er sich zum Kampf an die Ostfront meldet. Ja? Das ist dann halt so meine Art, Ja. Ja. meine Art, das zu kommentieren. Und es kann natürlich beim einen oder anderen, sagen wir mal, zu Irritationen führen. Ja, Ja, aber. aber das ist ja, ich meine, beide sind eines älteren Jahrgangs, und mit dem zunehmenden Alter kommt so ein bisschen, das war eine zynische, aber ich finde durchaus berechtigte Bemerkung. Also Ja, oder? ich finde, Zynismus wird sehr häufig missverstanden auch und zu harsch kritisiert. Natürlich darf man nicht immer zynisch durch die Gegend rennen, aber Nee. ab und zu mal, Zynismus ist entstanden. Ich meine, der Begriff ist ja bekannt, die Kyniker, das waren die Vorläufer von Stoiker. Das war ja halt eigentlich so eine philosophische Richtung. Und das Ja, war und ja es war ein einfach, Schimpfwort. Es war ein Schimpfwort, ne? das war Dieses einfach die Sachen Kynos zu, der Hund. Nee, genau. Kynos der Hund. Also die sich so hündisch benommen haben im Sinne von dreckig im Schlamm sich gewälzt haben und Ja. ja. Aber im Grunde genommen geht das einfach nur auf eine bissige Art, die Sachen zu benennen, wie sie eigentlich auch wirklich sind. Und Ja. das erleichtert ein bisschen manchmal, und das hilft ein bisschen besser durchs Leben zu kommen. Also eine Prise Zynismus hat noch niemanden geschadet, Ja, weil genau. ist finde ich okay. Und aber wie gesagt, aber du hast da Glück mit dieser Bemerkung, dass nicht irgendjemand da dich angeschwärzt hat und gesagt, ja, guck mal hier, Der ruft hier dazu auf, sich freiwillig zur russischen Armee zu Genau, melden oder genau. irgendwas. Ja. Ja, also wie gesagt, also Blog als sicherer Hafen, um jetzt zu Ja. dem eigentlichen Thema zu kommen, Ja, genau. ist Gold wert. Und es gibt ja mehrere Gründe, warum man, sage ich mal, damit anfangen soll. Man sollte es nicht übers Knie brechen, wenn man, sage ich mal, in einem eigenen Unternehmen keine Kapazitäten hat, sich da unwohl fühlt, sollte man das natürlich nicht machen. Das ist jetzt nichts Wer ist es? Lebensnotwendiges, So ein aber bisschen konzipieren vorher ist nicht schlecht, genau, ein ne? bisschen vorher konzipieren, und ja, dann hat man auf jeden Fall einen Mehrwert davon. Und es gibt auch Sachen, die Blogs nicht können. Also Blog kannst du dich gut positionieren als Experte. Du kannst Sachen erklären und kannst schon die erste zarten Beziehungen zum Kunden aufbauen. Aber als Verkaufstool sind die nicht so toll. Also wer jetzt denkt, ich mache damit guten Reibach, das kann klappen. Aber wenn du zum Beispiel die Verkaufsquoten von einem Newsletter gegenüberstellst einem Weblog, dann ist Newsletter wird immer gewinnen. Also, weil natürlich Newsletter klar am Ende der Kundenbeziehung kommt, er hat immer eine Suchintention, landet bei dir ein Blog, interessiert sich darüber und dann abonniert er vielleicht dein Newsletter. Und dann ist er natürlich, er hat eine Kaufabsicht, dann klar wird Blog immer nicht verlieren und Newsletter immer gewinnen. Also als reines Verkaufsinstrument können die funktionieren, sind aber nicht das Tool der Wahl. Es gab ja Aber diese Blogger, es wurde, glaube ich, mal irgendwann aufgelistet, die Blogger, die weltweit am meisten verdienen. Und dann waren es Blogger, die darüber gebloggt haben, wie man Blogs darüber schreibt, dass man mit Blogs Geld verdient. Ja. Also, ja, die haben dann gesagt, ich mache einen Kurs und erkläre dir, wie man mit Blogs Geld verdient, nämlich indem du darüber schreibst, wie man mit Blogs Geld verdient. Und da habe ich dann kurz drüber nachgedacht und habe gesagt, nein, das interessiert mich nicht. Ja, weil das ist mir zu sehr im Kreis. Aber Hey, schön, dass das wir den Kreis jetzt wieder geschlossen haben. Also es sind jetzt alle belohnt worden, die sich durch den technischen Teil am Anfang, die vielleicht vorgespult haben, ob noch was Gescheites kommt. Wladimir, ich danke dir ganz herzlich. Ich danke dir auch. Genau bei perun.net ist es, gell, oder? Genau. perun.net. Ich habe dann nachgeguckt, ja, das ist sozusagen Odin und Thor, ne? Also das ist sozusagen der Donnergott und der Blitzgott. Nee, Zeus und Thor, also Genau. Also das ist der der Donner- und Blitzgott der russischen Nee, nicht der der russischen. slawischen halt, der Der slawischen. altslawischen Religion, also wie gesagt, als die noch Polytheisten waren, also an mehr Götter geglaubt haben, Zeus war das bei den Griechen, Jupiter bei den Römern, bei den Germanen war das der Odin und das war ja der Perun, ist ja bei den Slawen halt der Gott, ja genau, des Donners und ja, so kam ich, also wie gesagt, weil das war ja auch im Anfang des Internets meine Webkarriere 97, 98 habe ich nach einem Pseudonym gesucht und bin dann so über Umwege auch über die altslawische Mythologie damals auch gekommen und dachte ich, ach komm, den nutzt keiner, damit erkennt man dich und ja, so blieb Inzwischen das. gibt es einen auf, ich habe dann einen auf YouTube gefunden, der irgendwie seltsame Videos macht, das bist nicht du. Der hatte so einen ganz britischen Akzent und Nee. macht über. Kannst du dir Nein. ja angucken. Aber da habe ich gedacht, nein, das ist nicht dein Kanal. Also perun.net findet ihr den Wladimir, bei ogok.de findet ihr mich. Und wenn ihr Fragen zu Blogs habt, Perun hilft euch technisch und andere Leute euch inhaltlich. Ja, Wladimir, vielen, vielen Dank. Ich danke dir auch. Liebe Leute, lebt lange und in Frieden. Möge der Saft mit euch sein. Bye bye. Ciao.